Sie hören, er stellt sich vor sein Spiegelglas von Wilhelm Busch aus Wikisource der freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Er stellt sich vor sein Spiegelglas und arrangiert noch dies und das. Er dreht hinaus des Bartes Spitzen, sieht zu, wie seine Ringe blitzen, probiert auch mal, wie sich das macht, wenn er so herzgewinnend lacht, übt seines Auges Zauberkraft, legt die Krawatte musterhaft, wirft einen süßen Scheideblick auf sein geliebtes Bild zurück, geht dann hinaus zur Promenade, umschwebt vom Dufte der Tomade und ärgert sich, als wie ein Stint, dass andere Leute eitel sind.